Einen wunderschönen guten Abend. Wieder mal der Kulturimpuls Grundeinkommen am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr. Heute Abend haben wir uns vorgenommen das Thema Grenzen. Grenzen sind Konstrukte in unseren Köpfen und wir sind deren Architekten. So steht das hier bei mir als Anmoderation. Heute im Studio Jürgen Greiner. Und die Sabine Heißner. An der Technik wie immer Felix Jakowitz. Wir sind ja auch in der K-Woche und man nennt es zwar nicht K-Mittwoch, aber irgendwie fühlen wir uns trotzdem mit Ostern ein bisschen verbunden. Und so habe ich gedacht, es ist ganz passend, wenn wir oder wenn ich heute Abend nochmal darauf zurückkomme, was gestern Abend in Brüssel oder gestern in Brüssel passiert ist. Ich möchte der Verstorbenen und ihren Angehörigen gedenken, sowie allen Menschen, die gestern in irgendeiner Form in Brüssel involviert waren. Ja, eigentlich wollte ich eine Schweigeminute einlegen, bis der Jürgen dann ganz entsetzt sagte, hallo, das kann man doch im Radio gar nicht mitbekommen. Und darum mache ich das jetzt in der Form, dass ich es einfach ansage. Wie wird es heute Abend gestaltet werden bei uns? Es geht erstens um die Grenzverschiebung in den Parlamenten. Die AfD wird zum Thema gemacht werden. Das zweite wird sein, neoliberale Wirtschaft setzt dem breiten Einkommenserwerb Grenzen. Das dritte wird sein, und da wird der Jürgen ganz viel zu sagen haben, Grundeinkommen weitet die Grenzen Schweiz und andere Länder. Und ganz am Schluss kommt bei uns, wie heißt es nicht, umsonst Kulturimpuls, Musik und Kunst. Die Tipps, Hinweise und Termine sind auch wieder bei uns dabei. Ja, und jetzt steigen wir erstmal mit Musik ein. Und als ersten Interpreten haben wir den russischen Pianisten und Musiker Kai Engel mit seinem Titel »The Burden of Empathy«. Ja, Sie haben sicherlich einen Namen heute bei unserer Redaktionsankündigung vermisst, und zwar Jochen Balzer. Jochen Balzer ist krank, aber wir haben die Freude, dass er sich trotzdem jetzt hier über Telefon beteiligen wird, und er ist inzwischen auch bei uns hineingeschaltet. Hallo Jochen. Ja. Hallo Jochen, grüß dich. Hallo Jürgen, hallo Sabine. Hi. Ja, das erste Thema heißt Grenzverschiebung in den Parlamenten, die AfD. Und Sabine hat hier eine Art von Presseschau vorbereitet, hat ein paar Artikel zusammengesammelt und ja, dann übergebe ich dir gerne zu diesem Thema jetzt, Sabine. Okay, danke. Ich wollte noch was zur Musik sagen. Das passt natürlich total zu gestern, dass wir uns ein bisschen sammeln. Und ich glaube auch, dass wir uns nach dieser Landtagswahl alle ein bisschen sammeln werden. Das können wir jetzt 4 Jahre lang machen. Aber ja, ist gut ausgesucht worden vom Jürgen, die Musik heute Abend sowieso durchgehend. Vielen Dank. Das Erste, was ich zu sagen habe, also ich werde Ihnen jetzt einfach Überschriften beziehungsweise aus den Artikeln einige Sequenzen vorlesen. Ja, wir haben uns überlegt, ob das, wie viel das werden wird. Ich werde mich kurz fassen und um ehrlich zu sein, so direkt nach der Wahl gab es natürlich sehr viel. Auf der anderen Seite auch wieder nicht so wahnsinnig viel. Also es waren nicht 30 Seiten in jeder Zeitung. Also das Erste. Vom Montag, dem 14. März aus der Süddeutschen auf der Meinungsseite schreibt Heribert Prantl, Landtagswahl, nichts ist unmöglich. Ich wollte noch schnell sagen, ich zitiere natürlich nur, ich habe kein einziges Wort hier von mir, werde ich jetzt von mir geben. Der Herr Prantl schreibt, dieser Drei-Wahlen-Sonntag wird in die bundesdeutsche Geschichte eingehen. Er war und ist nämlich ein Blick in die Zukunft der deutschen Demokratie. Er zeigt, wie sich das Zerbrechen der alten Parteienlandschaft fortsetzt. Und er lenkt den Blick auf die Gefahren, die der Demokratie drohen. Sie tragen das Kürzel AfD. Weiter schreibt er, der AfD-Erfolg, kein Anlass für Hysterie. Weiter schreibt er, diese Partei ist ein Hort der aggressiven Nostalgie und einer rohen Bürgerlichkeit. Im Westen der Republik ist sie rechts- und nationalliberal. Im Osten der Republik ist die AfD radikaler. Sie ist völkisch und rassistisch. Sie ist dort eine revitalisierte NPD und zeigt ausgeprägte Verachtung für demokratische Regeln und Umgangsformen. Weiter schreibt er in diesem Artikel, es gibt noch eine große Lehre aus dem Wahlsonntag. Deutschland braucht eine Politik, die auf den Zusammenhalt der Gesellschaft setzt. Das ist keine Floskel, sondern eine Politik, die die soziale Sicherheit stärkt. Dann wird die AfD auch für die Abgehängten dieser Gesellschaft keine Alternative mehr sein. Das waren jetzt erstmal die ersten politischen Stimmen am ersten Tag nach der Wahl. Wie ist es dann weitergegangen in den Medien? Ist hauptsächlich die Süddeutsche Zeitung? Ja, die habe ich dann mal so ein bisschen im Abonnement. Ich habe auch manchmal noch die Welt bei mir und das wird jetzt mal weitergehen. Am Dienstag schreibt die SZ auch auf der Meinungsseite vom Robert Rossmann einfach jetzt nur die Überschrift, die Ruhe ist Schwäche nach den Wahlen. Die nächste Überschrift auch wieder vom Heribert Prantl, da schreibt er unter Wahlbeteiligung, demokratisches Fest mit dubiosen Festrednern. Damit meint er natürlich die AfD-Politiker. Dann habe ich mir rausgesucht vom gleichen Tag 2 Blicke aus der Ferne. Einmal aus Turin, La Stampa, die dort schreibt, seit Sonntagabend ist Europa kleiner und Angela Merkel schwächer. Es ist eine Revolte der Wähler und damit eine demokratische Revolte gegen dieses System Europa. El País aus Madrid schreibt, der Vormarsch der ausländerfeindlichen, euroskeptischen AfD bedeutet ein politisches Erdbeben. Die alle Demokraten auf dem Kontinent beunruhigen. Hast du eigentlich irgendwie in den ganzen Presse oder den Artikeln, die du finden konntest, irgendwie auch mal die Auseinandersetzung gefunden, warum das eigentlich die AfD so stark geworden ist, warum das so stark in Erscheinung gekommen ist? Oder war das noch gar nicht so in dem Moment die Betrachtung, auf die sich die Kommentatoren und Redakteure dann geschaut haben? Doch, das habe ich schon gefunden und ich mache jetzt... Das finde ich gut, dass du das jetzt sagst, weil am Freitag im Feuilleton der Süddeutschen hat Johann Schlömann geschrieben, und das passt so ein bisschen zu deiner Frage hier, Vollpfosten und Abgehängte, vom schwierigen Reden über Rechtspopulismus. Und das haben wir ja, also jetzt so zitiere ich mal nicht, das haben wir ja in den letzten Jahren auch so festgestellt. Jetzt zitiere ich ganz kurz aus dem Schreiben von dem Herrn Schlömann. Zur Zukunft der Rechtspopulisten, die jetzt in die Landesparlamente einziehen, gibt es zwei Annahmen. Die Entzauberungsthese und die Vergiftungsthese. Die Entzauberungsthese ist die republikanischere, optimistischere. Die AfD werde sich in demokratischem Meinungsstreit und im Alltag der politischen Arbeit schon wieder selbst zerlegen. Die Vergiftungsthese hingegen ist die pessimistischere. Eine Protestpartei kann den Rest des Landes Schritt für Schritt in eine fremdenfeindlichere und nationalpatriotische Stimmung schieben. Wenn es also im Moment noch schwieriger abzusehen ist, wie man fortan mit der AfD Argumente und Scheinargumente austauscht und ob am Ende die Entzauberungs- oder die Vergiftungsthese recht behalten wird, so fällt es schon ein wenig leichter zu sagen, wie man den Rechtspopulisten nicht beikommt. Und aus der Diskussion der letzten Wochen und Monaten treten nämlich bisher, so unser Eindruck, 5 falsche oder fruchtlose Strategien hervor. Ich sage Ihnen jetzt nur die Strategien und nichts weiter dazu. Die erste ist Ausschluss aus der Demokratie. Die zweite ist die soziale Abgrenzung. Die dritte ist Probleme negieren. Die vierte ist, wir schütten Hohn und Spott über sie aus. Die fünfte ist, Versuch mit Humor und Satire. Das war der Herr Schömann aus der Süddeutschen. Und jetzt habe ich das allerletzte. Ja? Alles gut. Jochen, bist du noch da? Jochen? Ja. Ah, du hörst uns. Das ist gut. Also ich lese jetzt den letzten vor. Und zwar, das ist jetzt aus der Welt. Und zwar vom Dienstag, den 22. März. Also das ist von dieser Woche. Also so lange trägt es auch in den Medien immer noch nach, was in diesen Landtagswahlen stattgefunden haben könnte. Diese schreibt im Leitartikel auf Seite 3 von Jack Schuster. Die Überschrift ist die neuen Staatsverächter. Die Alternative für Deutschland ringt um ein Parteiprogramm. Noch ist nicht klar, wie es aussehen wird. Eines steht allerdings fest. Ihr Verständnis von Volk und Opposition hat kaum etwas mit dem Grundgesetz zu tun. Im Artikel selber schreibt er, die Mitglieder der AfD nämlich werden Farbe bekennen und erklären müssen, wohin die Reise geht. Soll die AfD eine nationalsozialistische oder auch nationalbolschewistische Partei sein? Weiter schreibt er, dass die Alternative für Deutschland für eine Staatsverachtung steht, die kaum mit der parlamentarischen Demokratie in Einklang zu bringen ist. Zunächst zur Opposition. Sie wird ja wohl ganz offensichtlich nur Oppositionspartei sein in den verschiedenen Landtagswahlen, in die sie nun hineingewählt wurde. Da schreibt er, kaum etwas davon haben die AfD-Abgeordneten in den jeweiligen Landtagen bisher geleistet, in denen sie bereits gewählt waren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen glänzen ihre Fraktionsvorsitzenden durch Abwesenheit, arbeiten in den Ausschüssen entweder gar nicht oder nur mäßig mit und sind nicht willens oder in der Lage, eine andere Regierungspolitik aufzuzeigen. Weiter, die Ursache dafür liegt in der Geringschätzung des Parlamentarismus als solchem. Weiterhin schreibt er, nach ihrem Verständnis sind Abgeordnete offenbar nichts weiter als weisungsgebundene Volksvertreter. Diese Überzeugung widerspricht aber nicht nur dem Grundgesetz, sondern missachtet auch sämtliche Prinzipien der westlichen Demokratien. Zugespitzt formuliert, es gibt kein Volk außerhalb der Verfassung und es gibt keinen Volkswillen über der Verfassung. Nur als konstituiertes Volk ist das Volk politisch relevant, ja politisch überhaupt vorhanden. So, ganz zum Schluss, der allerletzte Satz von Jack Schuster in der Welt ist, von einer Partei, die auf demokratischem Feld verankert werden will, aber darf man erwarten, dass sie als Protestpartei so handeln. Das waren jetzt mal meine Ausführungen, die ich so für mich aufgeschrieben habe. Und ja, vielleicht will ich da einfach noch was hinzufügen, ja, was ich gefunden hatte. Das ist ja gut. Und zwar ist am 20. März, habe ich bei Spiegel Online gefunden, einen Artikel über das Thema anonyme Beleidigungen. AfD-Armee-Fraktion schickt Drohbriefe an Ex-Parteimitglieder. Da werden also an Olaf Henkel und andere frühere führende Parteimitglieder Briefe versendet. Und da wird schon irgendwo erkennbar, welche rebellischen Kräfte in der AfD auch mit drin sind. Und ich zitiere jetzt aus zwei Briefen kurz. Der eine Brief hieß: Wir werden uns für jede Stimme rächen, die du die AfD kostest. Blutig. Tod soll dir und deinen Alpha-Machmaden. Das war der eine Satz in einem der Briefen. Und der andere, um nur dann auch mal den Ton zu spüren, was da im Moment im Raum steht: Verpiss dich mit deiner Arschlochpartei und wir räumen auf und bei deinen Kindern fangen wir an. Ist das demokratisches Verständnis? Als ich das Parteiprogramm studiert habe, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Also eine Partei wirtschaftlich für die armen Menschen ist, formt sich die AfD nicht. Sie will die Erbschaftssteuer abschaffen, sie will die Gewerbesteuer abschaffen. Es ist also sehr unternehmens- und neoliberal orientiertes Parteiprogramm im Wirtschaftsbereich. Und auf dem gesellschaftspolitischen Bereich, den gerade du, Sabine, schon zitiert hast, ist es eigentlich irgendwo eine Unterwanderung unserer Verfassung. Aus dem Gedanken heraus, dass die AfD so ein wenig sehr stark das meint, was die Pegida ausdrückt: Wir sind das Volk. Sie meinen wirklich, dass das Volk völlig anders denkt als die Politiker, und zwar mehrheitlich. Und das ist natürlich schon sehr bizarr und bedenklich. Aber ich denke, wir werden das gleich jetzt noch ein bisschen vertiefen, auch nochmal weiterdenken und so weiter nach der Musik. Und als Musik hören wir den Titel Sad von Celestinian Aeon Project. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Neoliberale Wirtschaft setzt dem breiten Einkommenserwerb Grenzen. Das ist dann die Überschrift, und wir können hier überleiten zu dem, was da Jürgen zum Schluss gesagt hat, an den Jochen, der uns jetzt immer noch zugeschaltet ist und zugehört hat und dazu gerne was zu sagen hat. Naja, jetzt will ich aber doch auch noch was zur AfD sagen, weil ich denke, ich habe mir heute auch die Programme noch mal näher angeschaut, und sie erscheinen mir erstmal als ein politologisch interessantes Amalgam von Strömungen, die gar nicht unbedingt zusammenpassen. Man könnte schlagwortartig sagen: reaktionär, neoliberal und eben nationalvölkisch. Mhm. Und wobei, ich sage mal, um mal so ein paar Spitzen zu erwähnen vom Reaktionären, also sie sind entschlossen für das überkommene dreigegliederte Schulsystem in Deutschland, was ja ganz stark bekanntlich die soziale Auslese fördert, also gar nicht den Unterschichten freundlich. Sie sind auch für die Wiederherstellung der alten Universität, also das kann man auch verstehen, Bologna-Prozess, da sind sie dagegen. Sie sind vehement für die Atomkraft. Mhm. Und in eigentümlicher Einhelligkeit für die Aufhebung der Sanktionen mit Russland, gegen Russland. Letztere beiden Punkte sind vielleicht ein bisschen interessant im Hinblick auf die Frage, wer da vielleicht auch als Parteispender auftreten könnte. Jetzt, und sie sind gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien konsequent. Naja, gut. Jetzt aber zum anderen. Ich denke mir, was für uns im Land von großer Bedeutung ist. Man kann sich ja fragen, warum verunsichert uns das alles so? Und ich denke, das hat damit zu tun, dass eben dieser völkische Aspekt, zu dem hin sich die AfD geöffnet hat, vor allem im Osten Deutschlands, dass der halt, da gibt's halt einfach einen Übergangsbereich, sage ich jetzt mal, zu den Nazis hin, zur nationalsozialistischen Bewegung. Und ich denke mir, dass einfach von Bedeutung ist, auf einer, sagen wir mal, vorbewussten Ebene, dass eben die Nazi-Diktatur nicht aus dem Inland überwunden werden konnte, obwohl es viele Versuche gab in den 30er Jahren, bekannter noch in den 40er Jahren, 20. Juli und so weiter, sondern dass es eben erst durch den Einsatz von Armeen von außen niedergerungen werden konnte. Und das hat eben zur Folge, dass ich denke, das ist psychologisch verständlich, dass wir ein Stück weit uns mit diesen Themen, eben dem Thema des völkischen Denkens und seinen Folgen, auseinandersetzen müssen. Hm. Da habe ich auseinandersetzen, um es endgültig loszuwerden. Ich denke mir, das Schöne ist ja, ich schätze die Situation in Deutschland so ein, dass es zwar irgendwo in Clausewitz so scheinen mag, dass die Leute rufen können, wir sind das Volk, dass sie aber insgesamt mit diesen Positionen, mit diesen völkischen Positionen das Volk der Bundesrepublik Deutschland längst nicht mehr sind. Und nee, man kann natürlich sagen, gut, 24,% der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben die AfD gewählt. Sie standen zur Wahl und 75,% der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben dieses Angebot zur Wahl abgelehnt. Das ist doch mal erstmal eine gute Ausgangsposition. Ne? Das heißt, das ist vielleicht so ein Punkt, dass da immer noch so eine Angst von uns Deutschen vor uns selber da ist, verständlich, sehr verständlich, aber dass ich die Chance sehe, dass wir dieses völkische Denken jetzt zerlegen können. Und da ist es ja so, dass ja eben unsere Verfassung, das Grundgesetz, Artikel 1, eben sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und damit ist eben klar, die Lehre aus der Nazi-Zeit, das war eben der zentrale Bezug auf den Menschen, auf den einzelnen Menschen, auf die menschliche Individualität. Und ich denke mir, diese Perspektive, die müssen wir verteidigen. Und man kann einfach sagen, nicht Völker, sondern wir als Menschen sind Subjekte der Geschichte. Und wenn man anfängt, Völker als Subjekte der Geschichte einzusetzen, dann ist das immer letztlich eine Legitimation für menschenfeindliche Politik. Und gut, das dürften in der nächsten Zeit noch mehr Leute verstehen und dann werden wir dieses Gespenst vielleicht loswerden. Also ich bin da optimistisch. Mhm. Ja. Als ob wir immun sind gegenüber dem, was nämlich vorher in dem Artikel drin gewesen ist, dass eine Vergiftung darstellen könnte. Das heißt, dass wir die eigene innere Stärke finden müssen, um zu beweisen oder uns bewusst zu machen, dass wir auch eine Abwehrfähigkeit haben gegen solchen Entwicklungen auf Dauer. Ja, dass wir sie auch mental durchschauen. Mhm. Ne? Also was da eigentlich passiert und was daran falsch ist. Mhm. Und deswegen würde ich auch gar nicht so sehr jetzt eine Frontstellung gegen die AfD betonen. Mhm. Aber ich würde das, was in den Programmen und den Ansätzen daneben ist, was in die Zerstörung führt, das würde ich zerlegen. Jetzt denke ich mal, dass es auch interessant ist, mal drauf zu blicken, was eigentlich der Nährboden für die ganze Entwicklung Stück weit ist. Und das ist ja auch durchaus mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, hat es zu tun. Und wir sollten es mit Blick auf die Zeit jetzt auch in den Aspekt betrachten. Gut, klar. Soll ich auch dazu was sagen? Ja, ja, bitte. Du, ich denke halt, was wir uns nicht mehr leisten können, und das ist die andere Seite der jetzigen Situation, das ist halt, wir haben einen, wenn man einfach nur hinschaut, was, welche Prozesse bestimmen eigentlich die gesellschaftliche Entwicklungsdynamik, dann kann man jetzt nur sich mal an den, auch wieder an den 14. März erinnern, in der Süddeutschen, Herr Gabriel stellt dieses Digitalprogramm 2025 vor, er hat es ein bisschen anders genannt. Und dann sieht man eben, es ist ein Prozess, der sehr stark bezogen ist auf die weltweite Standortkonkurrenz, der insofern auch das Nationale sehr stark betont. Und es ist ein Prozess, wo halt mit hohem Kapitaleinsatz enorme Produktivitätsfortschritte erreicht werden. Und das hat eben Ausgrenzungsprozesse nach innen und nach außen zur Folge. Nach innen, dass eben ganze Branchen, das wird dann auch mal so in einzelnen Sätzen erwähnt, ganze Branchen verschwinden, können sich hier nicht mehr halten in Deutschland. Millionen von Menschen verlieren ihre Arbeit, müssen sich umorientieren. Und dieser ganze Prozess, der also im Grunde sowohl nach innen zu Ausgrenzungen führt, als auch nach außen hin, dass nämlich gleich ganze Weltgegenden abgehängt werden, also wie zum Beispiel eben dieser islamische Gürtel von Marokko bis Pakistan, dass also diese Prozesse, was da an Umwälzungsprozessen passiert, faktischen, sozusagen neoliberal begründeten Ausgrenzungsprozessen, das wird gesellschaftlich weithin noch nicht in den Blick genommen, weil man eben in der Standortkonkurrenz das nicht problematisieren will. Da halten auch die Gewerkschaften mit und da machen auch letztlich die Grünen mit. Man setzt darauf, weil man nichts anderes weiß, diesen Prozess fortzusetzen. Aber dadurch wird natürlich etwas tabuisiert. Und das rächt sich. Es ist einfach nicht fair, wenn man dann den Hartz-IV-Empfängern ihr individuelles Versagen vor Augen hält, während die Wahrheit ist, dass man die Entstehung neuer Unterschichten seit Jahrzehnten billigend in Kauf nimmt, weil es keine, scheinbar keine Alternative dazu gibt, um in der weltweiten Standortkonkurrenz vorne zu bleiben. Mhm. Und diese Aspekte müssen gesellschaftlich in den Blick genommen werden und fair gewürdigt werden. Also das heißt, es hat sich daraus auch eine starke Gruppe der Nichtwähler, der sich Verabschiedenden in unserer Gesellschaft gebildet. Ja, und natürlich gibt es dadurch Wut, die nur nach irgendeinem Segel sucht, einem politischen Segel, das sie dann aufblasen kann. Also irgendwas, hast du irgendwas gefunden im Parteiprogramm, das irgendwie annähernd eine Hilfe für diese Menschen, diese ausgegrenzten oder vielleicht an den Rand geschobenen Menschen dann ja helfen würde? Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das macht auch diese schon geradezu bewundernswerte Widersprüchlichkeit aus, dass eben das Programm ja sich im wirtschaftlichen Bereich, wenn überhaupt, der wirtschaftliche Bereich ist immer recht kurz gehalten, dann sprechen sie sich klar für weitergehendere Deregulierungen aus. Ja, radikalere neoliberale Position eigentlich. Ja, ja. Sie wollen damit sich sozusagen interessant machen für kleine Selbstständige und für mittelständische Firmen, aber sicherlich nicht für Arbeitslose. Also da haben Sie auch nur eigentlich das zu sagen in Baden-Württemberg, dass Sie halt vorschlagen, die sollen doch jetzt Bürgerarbeit leisten müssen. Wobei Sie das Problem nicht lösen können, dass wenn Sie jetzt die Arbeitslosen, die Empfänger von Leistungen nach SGB II, wenn Sie die praktisch in Beschäftigungsverhältnisse zwingen, sozialversichert, aber minimal bezahlt, dass das, was sie tun, die Arbeit, natürlich dann wieder dem ersten Arbeitsmarkt entzogen wird. Das heißt, dann steigt die Arbeitslosigkeit, weil es immer mehr Arbeit gibt, die von diesen Menschen dann zu Niedrigstlöhnen geleistet wird. Ja, ich denke, Frau Petri ist dann übrigens frontal noch gegen den Mindestlohn. Ja, wobei da unterschiedliche Positionen gibt, also die steht so noch nicht im Papier drin. Aber ein Aspekt ist zum Beispiel, dass sie die Arbeitslosenversicherung 1, also die ganz reguläre Arbeitslosengeld 1, dass sie das privatisieren wollen. Das ist natürlich, wow. Also nur der, wo es sich leisten kann, sich gegen Arbeitslosigkeit abzusichern, der bekommt dann auch etwas, wenn er arbeitslos wird. Das ist natürlich eine groteske Entwicklung. Von einer sozialen und Wohlfahrt- und Gemeinschaftspolitik ist da wenig da. Also von wegen, nicht nur wir sind das Volk, sondern wir sind eine Gemeinschaft, da spürt man dann spätestens am zweiten Teil nichts mehr. Jetzt denke ich mal, dass wir fast in die Musik rein sollten. Wir sind schon einiges drüber. Ist es okay? Ja, dann bitte. Klar. Es spielt Alex Ananjew. Der Titel ist People Can Fly. Den machen wir kürzer. Er soll den auslaufen lassen. Ja, wir haben uns jetzt mal schon mit ein bisschen mit dem Grundelement des Phänomens AfD beschäftigt und wirtschaftlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Und ich habe auch weitere Artikel mal angeschaut gehabt oder Themen, die in letzter Zeit in Erscheinung getreten sind, die ich interessant finde für das Gesamtgedankengebilde in unserer Gesellschaft. Das dann letztendlich zu dem Thema, ja, Grenzen, was heute ist, auch dazugehört. Und zwar hat Gabriel, das war ein Artikel vom 26.02. Sigmar Gabriel fordert mehr Ausgaben für unsere eigene Bevölkerung. Und da schreibt der Artikel, Gabriel forderte nicht nur für die Integration von Flüchtlingen dürfe Geld ausgegeben werden, es müsse auch mehr Investitionen für sozialen Wohnungsbau und Kita-Plätze für alle geben. Außerdem müssten niedrige Renten aufgestockt werden, sagte Gabriel. Das ist konkrete Politik in Deutschland, die sich ändern muss. Und das hat natürlich eine heftige Reaktion ausgelöst gehabt. Schäuble in dem Artikel SPD-Kritik an Schäuble-Aussage, politisch falsch, Ton unangemessen. Schäuble sagte dann, Schäuble hatte hierzu gesagt, wenn wir Flüchtlingen, Menschen in bitterer Not, die in bitterer Not sind, nur noch helfen dürfen, wenn wir anderen, die nicht so bitterer Not sind, das Gleiche geben oder mehr, dann ist das erbarmungswürdig. Und weiter in dem Artikel stand dann, Schäuble habe augenscheinlich immer noch nicht verstanden, worum es geht, sagte Weil der Süddeutschen Zeitung. Weil ist Stefan Weil von der SPD. Die Integration der Flüchtlinge sei eine nationale Aufgabe, die und sie wird viel Geld kosten. Man müsse nicht den Eindruck aufkommen lassen, dies geschehe zu Lasten der Schwächeren in unserer Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, der den Nährboden für die AfD darstellt. Dass eigentlich hier ein Thema emotionalisiert wird und einfach die Leute hinter sich geschart werden, obwohl eigentlich die überhaupt nichts Sinnvolles im Blick der ganzen Thematik haben. Und naja, wir sind natürlich die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen und für uns ist natürlich immer die Frage, ja, kann man das nicht größer denken? Kann man nicht das Denken, diese Grenzen im Denken einfach nicht verschieben? Und wie würde das eigentlich mit dem Grundeinkommen sein? Und das ist das Interessante, dass ja dieses Jahr eigentlich einige Dinge passieren. In der Schweiz wird am 5. Juni eine Abstimmung über das Grundeinkommen sein. Und seit kurzem sind bei der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz natürlich auch einige Artikel dazugekommen. Und die Neue Zürcher Zeitung hat sich hier, setzt sich damit natürlich sehr erstmal ablehnend gegenüber. Nur so ein paar Überschriften, die das vielleicht charakterisieren. Am 3. März hieß der Artikel das bedingungslose Grundeinkommen. Doppelpunkt, die Mehr von den schmerzfreien Milliarden. Am 4.3. kam ein weiterer Artikel, bedingungsloses Grundeinkommen, ohne Arbeit läuft gar nichts. Der sich auseinandersetzt, wie soll es eigentlich funktionieren, die Leute müssen noch arbeiten, damit es überhaupt funktioniert, das Ganze. Und am 14.3. geht die Serie der ablehnenden Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung weiter. Mit dem Artikel bedingungsloses Grundeinkommen, irrlichternde Mondfahrer. Aber am selben Tag ist auch ein Artikel gekommen, in dem Fall der Initiative und der Befürworter für das Grundeinkommen unter dem Überschrift das Einkommen von der Arbeit trennen. Und da wird dann kurz drin geschrieben, das Anliegen nähert sich zudem von der Vorstellung einer vierten industriellen Revolution, die mit zunehmender Digitalisierung und Robotisierung die Nachfrage nach Arbeit stark vermindern soll. Das bedingungslose Grundeinkommen sei die humanistische Antwort auf die Entwicklung, erklärte ein anderer Mitinitiant an der Pressekonferenz. Also das sind natürlich ganz andere Denkwelten, die hier aufeinander kommen. Und das Schöne ist dann, am 14.3., also wieder am selben Tag, ist in der Süddeutschen Zeitung hier ein Artikel erschienen unter der Überschrift Schweizer Grundeinkommen wohl deutlich billiger als erwartet. Und da heißt es dann drin, aus einem Hintergrunddokument des Bundesrates geht jetzt hervor, dass das Grundeinkommen jährlich 25 Milliarden Franken kosten würde. Das ist nur rund ein Sechstel der bisher kolportierten Kosten von etwa 153 Milliarden Franken. Also hier ist dann Erscheinung getreten, dass das pro Jahr gar nicht so viel kosten würde, weil man bestimmte Gegenaspekte einbezieht. Was ich interessant finde im Themenfeld Grundeinkommen in diesem Jahr, ist nicht nur, dass die Abstimmung in der Schweiz sein wird, sondern am 10. März ist ein Artikel der Süddeutschen Zeitung gekommen, kanadische Provinz Ontario erwägt Grundeinkommen. Und da steht dann drin, dass die kanadische Provinz Ontario aus dem Haushaltsplan für 2016 geht hervor, dass die Provinzregierung in diesem Jahr mit der Arbeit an einem Pilotprojekt beginnen will. Das Vorhaben soll zeigen, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eine effiziente Alternative sein kann, um Bedürftige zu unterstützen. Zugleich soll geprüft werden, ob das Grundeinkommen Einsparungen bei anderen Sozialleistungen wie etwa der Gesundheitsversorgung bringen würde. Das Projekt ist Teil eines ganzen Pakets an Maßnahmen, mit denen Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen in Ontario verbessert werden sollen. Pardon. Und auch noch am 8. März kam ein überraschender Artikel, das Silicon Valley fordert ein Grundeinkommen. Gut so. Und da geht es natürlich etwas um das Thema natürlich, wie kann ich Innovation steigern, wie kann ich Arbeitsbedingungen schaffen, Einkommensungleichheiten ausgleichen und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht noch weiter drauf ein. Was auch noch ein spannender Punkt ist, dass kürzlich in der EZB, in der Europäischen Zentralbank, auch ein interessantes Thema aufgekommen ist. Das wurde veröffentlicht am 11.03.2016. Und zwar, da steht ein Artikel, wenn es Geld vom Himmel regnet. Und es geht dabei um das Thema Helikoptergeld, also ein Konzept, bei dem Geld, in welcher Form auch immer, in die Bevölkerung, in die Gesellschaft hineingebracht wird, um einen Nachfrageschub zu erzeugen. Ich kann daraus mal kurz lesen. Damit soll der kränkenden Wirtschaft ein Schub gegeben werden, um den Absturz in eine Rezession zu verhindern. Und auf der auf einer Konferenz. Tatsächlich wurde auf der Pressekonferenz nach der Sitzung der Währungshüter auch das Thema Helikoptergeld angeschnitten. Es ist ein sehr interessantes Konzept, das derzeit von akademischen Ökonomen in verschiedenen Umfeldern diskutiert wird, sagte Mario Draghi auf eine entsprechende Frage. Doch die EZB habe das Konzept noch nicht studiert. Es sei komplex. Zudem könnten mit dem Begriff Helikoptergeld ganz verschiedene Dinge gemeint sein. Gut, ist die Frage natürlich, wird das Geld in die Bevölkerung gestreut oder wird es in die Staatskassen geworfen oder wird es in die Unternehmen gebracht oder. Das Interessante ist, dass hier zum ersten Mal in unserer Geschichte eine Zentralbank über das Thema Verteilen von Geld in der Form nachdenkt. Naja, es ist zwar sicherlich einmalig gedacht, aber was ist der Unterschied eigentlich zu Grundeinkommen, wenn ich dieses Geld zur Bevölkerung gebe? Der Unterschied ist eigentlich nur der, dass Grundeinkommen eine dauerhafte Einrichtung dann insgesamt wäre. Ja, das waren so meine Dinge, die ich so insgesamt gefunden habe, was im Moment so im Grundeinkommensfeld passiert. Und ich denke mal, gerade dieses Feld Grundeinkommen, das spannt einen ganz anderen Rahmen auf. Aber jetzt schaue ich einfach mal zu Sabine rüber und frage Jochen, was für Sie da jetzt so an Punkten oder Anmerkungen damit einhergehen. Ich lasse dem Jochen den Vortritt. Na okay, dann würde ich sagen, nur um das Ganze noch ein bisschen zuzuspitzen, eigentlich, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, wird deutlich, wir haben eigentlich weltgesellschaftlich das Thema, wie integrieren wir diese enormen Produktivitätsfortschritte, die durch die technische Entwicklung möglich geworden sind, in unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und da wird dann eben deutlich, also wenn die Maschinen so viel Arbeit übernehmen können, dann bricht im Grunde das Konzept der Lohnarbeit als Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens weg. Mhm. Es für notwendigerweise, wenn wir die Sache so weiterlaufen lassen, kommt es zu enormen Grenzproblemen, kann man mal sagen, nämlich inner- und außergesellschaftlich. Und das macht zur Isolierung von Bevölkerungsgruppen, sowohl innerhalb Deutschlands, sagen wir jetzt mal beispielsweise, wie natürlich dann von Staaten gegenüber den anderen verarmenden Staaten. Und dieser Prozess ist nur aufzuhalten, wenn man eben die Versorgung von uns allen Menschen als Aufgabe versteht und wenn man eben auch uns alle an den Fortschritten der Menschheit teilhaben lässt. Also da, wenn dann eben nicht mehr Hartz IV als Unterstützung verstanden wird, sondern ein Grundeinkommen als Frucht der Arbeit von uns allen. Nicht zuletzt auch der geistigen Arbeit, dass wir eben solche Maschinen erfunden haben. Ja, und diese Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, die macht natürlich erstmal Angst. Und Grundeinkommen ist vielleicht der Ansatz, um der Angst zu begegnen. Und ja, sicher. Damit auch der AfD den Grundboden nehmen, denn die ist in der Lage im Moment, diese Stimmung emotional aufzufangen und deswegen die Menschen hinter sich zu führen, obwohl sie gar nichts Helfendes im Sinne hat. Und für mich ist ja das Grundeinkommen dieser Lichtpunkt, den der Jochen jetzt anders umschrieben hat und der Jürgen auch, in unserer Gesellschaft, der kann uns wirklich weiterbringen. Und jeder bekommt seine Selbstverantwortung. Die müssen vielleicht viele, viele Menschen lernen, aber darum geht's eigentlich auch. Dann kann ich auch ein Grundeinkommen vertreten und dann kann ich das auch vertreten, wenn es über einen bundesweiten Volksentscheid eingeführt werden soll. Das sind so meine Punkte immer dabei. Und heute läuft uns wirklich die Sendezeit raus. Wir können heute 2-Stunden-Sendung machen, aber das haben wir nicht. Deswegen kündige ich jetzt die nächste Musik an. Der Interpret heißt Era Silon und der Titel heißt Selomane. Ah, wie lange spielt... Thank you. Jetzt haben wir ja schon einen Cello-Titel zumindest gehabt und wir wollen ganz gerne über das Cello sprechen, Jochen. Schaffung von Durchlässigkeit der Begrenzungen bei Musik und Kunst. Ja, gut, du steuerst da jetzt so direkt drauf. Ja. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten insgesamt so grob, deswegen sind wir so jetzt sehr fokussiert. Ja, also der Punkt war ja in unseren Gesprächen, wir hatten das Thema Grenze so ein bisschen als Überschrift, da in der Auseinandersetzung mit solchen Bewegungen, jetzt AfD, früher gab es mal die Republikaner, es gab auch mal die Schill-Partei, es gab auch schon alles Mögliche und kommt vielleicht noch anderes. Ich finde es wichtig, dass man da sich dessen bewusst wird, dass es eben Bereiche der Wirklichkeit gibt, die letztlich von solchen Organisationen von Ignoranten nicht zerstört werden können. Und ich denke, dass das Bewusstsein davon Kraft geben kann, um auch in schwierigen Situationen dem Unmenschlichen standzuhalten. Und da erinnerte ich mich eben an einen Artikel, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist am 29. Februar diesen Jahres, in dem eben die Rede ist von einem Cellisten. Er heißt, Moment mal eben, Karim Wasfi und er lebt in Bagdad. Und das passt ja nun auch so ein bisschen zum Anfang unserer heutigen Sendung, weil was wir in Brüssel jetzt gestern erlebt, mitbekommen haben, das ist ja in Bagdad, man muss schon fast sagen, Alltag. Und es ist also eine fürchterliche gesellschaftliche Situation. Und dieser Cellist, der hat eben sich dazu entschieden, er ist nicht nur Dirigent des Nationalorchesters des Irak, sondern er hat eben sich entschieden, dass er an Stellen spielt in der Stadt, wo eben Bomben losgegangen sind. Da war dann auch ein Bild in der Süddeutschen, wo er da ins sein Cellospiel vertieft, eben mitten auf einer Straße stand. Es ging sogar etwas in der Landschaft. Und da ist natürlich in dem Artikel, da ging es dann auch noch um ein Konzert mit Brahms und also Musik aus Deutschland, ist ganz egal, woher die Musik kam jetzt. Wichtig ist, dass ich finde und wir fanden, dass eben gerade die Musik etwas zum Ausdruck bringen kann von einer Welt, die wir nicht sehen können, aber die rätselhafterweise uns eben Trost geben kann, die uns als Menschen stärken kann, die unsere Seelen wieder weiten kann. Und ich denke, jetzt kam Mittwoch, das kann man schon sagen, vor Ostern, da darf man sich daran erinnern, dass es eben diesen Bereich der Wirklichkeit gibt, wie man ihn vielleicht auch mal in der Weihnachtszeit spüren kann. Und das sozusagen ist eben Bereiche des Menschlichen gibt, die unzerstörbar sind. Und von da aus kann man dann eben das in den Blick nehmen, auch die Menschen in den Blick nehmen, die eben in gewalttätig in schweren Irrtümern befangen sind, ob sie sich nun im Irak austoben oder sonst wo. Mhm. Ich weiß ja noch aus meinen Bildungsjahren, dass mir aus den verschiedenen KZ erzählt wurden, die Menschen, die teilweise sehr lange lebten, und auch leben durften, haben sich entweder mit Musik, die sie spielen durften, oder eben auch mit Aufsagen von irgendwelchen Theaterstücken oder auch nur Gedichten am Leben erhalten haben. Ja? Also diese Quelle des Lichtvollen, der Kunst. Lebensinspiration auch. Hält uns, ja, ich sag mal, über Wasser oder über den Wolken oder wie auch immer. Mhm. Und ich weiß, dass der Jochen noch in unseren Vorbesprechungen was gesagt hatte zu Musik, zu diesem Olivier Messiaen, der dich so angerührt hatte. Kannst du das nochmal kurz sagen, weil ich das nicht so genau mehr weiß? Ja, das war für mich so ein wichtiger Moment. Also, weil, gut, sozusagen das Ringen gegen Faschismus, gegen Nationalsozialismus, das begleitet mich wie viele Jahrzehnte. Und dann war eben das, ich denke, das war ein Konzert im Gasteig zum 150. Geburtstag von Rudolf Steiner. Und da wurde eben ein Stück aufgeführt, das hieß Quartett für das Ende der Zeit. Jetzt hole ich mir das eben. Und da wurde mir eben, ja, da wurde Quartett für das Ende der Zeit. Und das hat nämlich der Olivier Messiaen komponiert in einem deutschen Kriegsgefangenenlager in Görlitz. Da war er inhaftiert 1940. Und er hat es irgendwie hingekriegt, also dass er das sogar in diesem Lager aufführen konnte. Und die Wachleute haben sogar noch mit zugehört. Und für mich war dieses Konzert so eine wunderbare Dokumentation des Wissens um die Überlegenheit des Geistigen. Ne? Also dass letzten Endes, egal was irregeführte Menschen anstellen mögen auf der Welt, es gibt eben diese Dimension, die uns Menschen nicht geraubt werden kann. Und dafür steht für mich dieses Konzert. Das Konzert wurde, glaube ich, da musste in der Waschküche geübt werden, und er hat das Stück so komponiert, dass mit all den Instrumenten, die halt gerade zur Verfügung standen. Ne? Und dann haben sie das eben aufgeführt, und dann später natürlich nochmal. Man kann es auch im Internet sich anhören. Ne? Mhm. Und ja, das ist für mich so ein starkes Zeichen dessen, was man eben in all diesen harten Zeiten und Situationen nicht vergessen sollte, sondern was einem Mut geben kann. Das ist ja ein wunderbarer Ausblick und ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Sendung, dem Größeren, dem Geistigen durchaus auch mal einen Raum zu geben, um noch anderes in Erscheinung treten zu lassen. Vielen Dank, Jochen, und ich wünsche dir gute Besserung insgesamt. Jo. Und wir geben jetzt in den Titel Picture Plays, So Far, So Close. Das war eine kleine Programmänderung von unserem Techniker Felix Serkowitz eingeführt. Und zwar hat er konkret, hören Sie noch im Hintergrund, den Karim Wasfi sein Cello spielen in Bagdad. So, dann gehen wir zu den Hinweisen, Tipps und Terminen. Und vielleicht magst du mit dem ersten Thema beginnen. Es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt Mehr Demokratie e.V. und der lässt immer für die direkte Demokratie einen Omnibus durch Deutschland durchfahren. Dieser Omnibus für direkte Demokratie wird in München sein, und zwar am 25. bis 29. April. Er wird auf dem Rindermarkt 2 Tage stehen und am Rotkreuzplatz 2 Tage stehen. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass wir den bundesweiten Volksentscheid einführen möchten. Der ist nämlich noch nicht in allen Bundesländern angekommen, dass es überhaupt einen Volksentscheid geben kann. Und es gibt eine Website. Vielleicht mögen Sie sich die merken oder aufschreiben oder selber gleich ins Internet gehen und sich das anschauen, auf der Sie sich alle Informationen runterholen können. Die heißt wirwollenabstimmen, alles in einem Wort.de. Ich sage es nochmal, wirwollenabstimmen.de. Ich finde das sehr wichtig, und ich würde mich freuen, wenn viele Leute dort abstimmen würden. Das nächste ist 69. das BGE-Café am Samstag, den 2.4. von 13 bis 15 Uhr in Rubin-Phoenix in der Böllerstraße 46. Treffen der Paradigmenwandelgruppe am Mittwoch, den 6.4. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in der Nikolaistraße 17. Die Gruppe BGE4U trifft sich am 21.4. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus-Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude 2. Stock. Wie immer im Aushang. Der Raum. Jetzt ist der Jürgen dran mit weiteren Hinweisen. Ja, weitere Hinweise und Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de mit UE. Und im Hintergrund beginnt wahrscheinlich schon Robov Kostlhoff mit dem also ich sag's mal ordentlich. Forever. Genau. Ja, und solange die Musik jetzt weiterspielt, kommt die Abmoderation. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatten Sabine Heisner, Jürgen Reiner, Jochen und Beuchen Balzer. In der Technik begleitete uns Felix Serkowitz. Kommentare und Anregungen freuen wir uns unter radio@bgemuenchen.de. Wiederholung der Sendung bei Laura am kommenden Mittwoch, den 30.03. von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Und uns hören Sie wieder am 27.04.2016 mit einer neuen Sendung. Jetzt hier auf Lora um 20 Uhr das Münchner Bündnis gegen Rassismus und Krieg. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Und Jochen, tschüss, alles Gute dir. Tschüss.